den 6. März 1932. Geehrter Herr Marby, zu meinem letztmonatlichen Bericht habe ich zu erklären, dass sich bei mir selbst nichts Wesentliches verändert hat. Jedoch habe ich einige sehr gute Erfolge durch Heilrunensenden gehabt. Am 25. Januar kam ein Mann zu mir und erklärte, dass sein zweijähriges Kind schon seit Wochen Tag und Nacht schreie und nicht esse und wahrscheinlich Schmerzen im Leibe hätte. Als ich ihm aus meiner Hausapotheke etwas von Zimpelmitteln geben wollte, mit denen ich bisher überraschende Erfolge hatte, erklärte er, kein Vertrauen mehr zu allen Arzneien zu haben, weil er bereits bei allerlei Medizinern und Heilkundigen gewesen sei und ohne jeden Erfolg. Und er glaube fast, dem Kinde sei etwas angetan. Über dieses Antun brachten Sie bereits einige sehr ausführliche und interessante Artikel in Ihrer Zeitschrift Der eigene Weg. Daraufhin habe ich ihm geraten, am nächsten Morgen sein Kind mit dem unteren Teil seines in Bachwasser getauchten Hemdes abzureiben. Ich entließ den Vater mit der Beruhigung, dass er auf schnelle Heilung rechnen könne. Sofort sandte ich dem Kinde Runenwellen. Nach einigen Tagen erhielt ich Bescheid, das Kind sei am anderen Morgen geheilt und gleich vollständig. Es sei wieder froh und guter Dinge. Desgleichen hatte ich noch Fälle von Ischias und Herzasthma, ebenfalls schnelle Besserung bei Heilrunensenden erzielt. Hoffentlich sind die Kranken, welche Sie mir auf der Liste angegeben haben und denen ich täglich Heilrunen sandte und sende, ebenso schnell geheilt. Runenheil, Ihr Name. Es dreht sich um Störungen im Lebenskraftfeld des Kindes. Ischias und Herzasthma verschwinden meistens schon nach einer Runenübung. Die Krankenliste, von der der Briefschreiber spricht, ist eine Liste, die den Mitgliedern des Bundes der Runenforscher jeweils zugeht. Diesen Kranken werden täglich von allen Mitgliedern Heilwellen gesandt. Die Erfolge sind glänzend. Unkosten entstehen den Kranken nicht. Friedrich Bernhard Marby. Den 29.02.1932. In Erwartung des Bandes 3-4 der Marby-Runenbücherei ist nun der Monat schon wieder zu Ende. Aber dessen ungeachtet will ich doch hiermit meinen Februarbericht niederlegen und Ihnen über die neuesten Erfolge berichten. Dass die Runenübungen nicht alleine Krankheiten verhindern, sondern auch vertreiben, habe ich in diesen Wochen am eigenen Leibe und in der Familie erprobt. Eine schwere Erkältung mit Grippeeinschlag war bereits nach 2 Tagen erledigt. Ein wunderbares Empfinden liegt in dem Bewusstsein der Selbstheilung. Es stärkt den Geist und der Körper muss mit. Weiter wird das Vertrauen auf eigene Kraft sehr gefördert. Mein Schwiegervater, von dem ich Ihnen damals schrieb, fühlt sich nun wieder auf dem Wege der Besserung. Alle Ärztekunst war erfolglos und es ging immer mehr abwärts. Jetzt geht es aufwärts durch Runenheilgymnastik. Mit Runengruß, Name. Anmerkung: Es ist wohl nicht notwendig, diesen Brief etwas hinzuzufügen. Friedrich Bernhard Marby. 14.02.1932. So lächerlich die Sache auch ist, muss ich Ihnen doch etwas mitteilen. Nachdem ich hier bei einzelnen Leuten die Heilung von Krankheiten durch die Ich-Runenübung zu Wege gebracht hatte, haben viele Leute vor mir Angst bekommen und sagen, der NN kann hexen. Was der kann, kann keiner. Es ist sogar der Polizei überbracht. Ich wurde dann auch gefragt. Es ist nur gut, dass ich mit einzelnen Beamten in höheren Stellungen in guter Verbindung durch den Verein stehe. Anmerkung: Es ist sicher, dass der Erfolg der Runenübungen ein gewaltiger und unerhört schneller ist. Wie ich in Band 1 und 2 der Runenbücherei aufgrund eines Brief- und Telegrammwechsels bewies, wurde durch Runenübungen, die ich in Schweden vornahm, Krankheitsheilung in der Tschechoslowakei erzielt. Die alle Schranken durchbrechende Wirkung der Runensendung beruht darauf, dass bei der Runensendung Weltkräfte in Bewegung gesetzt werden unter Einsatz heiligen Willens. Wer diesen Willen nicht hat, kann nicht helfen. Nun ist aber die große Masse nicht nur absichtlich verdummt, sondern ihr sind auch alle möglichen ungesunden Triebe und Ängste und Anschauungen eingeimpft, die in Fleisch und Blut übergegangen sind, als da sind Unverstand, Klatschsucht, Neid, Furcht, Feigheit, Niedrigkeit und so weiter. Alle diese Werte sind aber keine angeborenen Werte durchweg, sondern anerzogene. Dennoch muss der Runenübende, so gerne er seinen Brüdern und Schwestern im Volke helfen will und so sehr er helfen muss, wo er kann, mit dieser Unreife und Unentwickeltheit und Verirrung der Menschen rechnen. Also ist Schweigen das Beste für beide Seiten. Nur dort, wo das Gehirn klar ist und das Herz willig zum Guten dazu, darf man reden. Handelt man gegen diese Grundsätze, so muss man selbst die Folgen tragen. Aber die Folgen liegen mehr in der seelischen Stimmung der Runenübungen. Rechtlich ist die Lage so, dass man für das gerade stehen muss, was man gesagt hat. Fernbehandlungen von Kranken und Schwachen ist nicht strafbar, wenn man keine Entschädigung verlangt oder erwartet. Hat man Erfolg, so begnüge man sich mit diesem Erfolg und schreite weiter vor. Ich selbst gebe nicht alle Erfolge bekannt, muss aber einige veröffentlichen, weil ich an der Spitze der Bewegung stehe und den Fähigen sagen muss, was möglich ist, was zu tun ist und wie es getan werden muss. Freude also machen mir meine Veröffentlichungen nur so weit. Aber die größte Freude bedeutet für mich, wenn ich helfen konnte, wenn ich williges und fähiges Werkzeug war. So müssen wir uns einstellen. Die Hauptsache ist, dass wir wirken. Wenn wir stärker werden, dann wird auch kein Unterentwickelter mehr nachschwätzen, was er in der Schule der Verdummung gelernt hat, sondern selbst zu denken beginnen. Runenheil, Friedrich Bernhard Marby. Drei Briefe nach der Reihe und kurze Antwort. Erstens Runenübungsbericht. Den 21. Dezember 1931. Sehr geehrter Herr Marby, ich danke Ihnen herzlich für die eingegangene Zuschrift mit der freudigen Mitteilung meiner Aufnahme in den Bund der Runenforscher. Leider übersah ich Ihre Mitteilung im eigenen Weg, denn ich bezog die dortige Mitteilung nicht auf mich, weshalb ich auch nicht weiß, wie über meinen Aufnahmeantrag entschieden wird, mit meiner pflichtgemäßen Berichterstattung noch nicht begonnen habe. Ende Oktober begann ich die Runengymnastik. Jeden Morgen zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr machte ich den fast halbstündigen Weg auf die höchste Spitze des Berges und es machte mir sehr viel Anstrengung, den Weg jeden Morgen zu machen. Regelmäßig machte ich 30 Minuten lang die Übungen der Reihenfolge nach, je 7 Tage lang. Ich gestehe, hätte ich nicht die überraschende, wohltuende Wirkung auf Geist und Körper gespürt, wäre mir der Gang auf dem Berg sehr bald verleidet gewesen. Meine Stimme, immer sehr rau durch chronischen Hals- und Rachenkatarr, konnte ich anfangs nicht hochbringen. Schon nach 5 bis 10 Minuten Übung musste ich immer zum Teil ziemlich Schleim auswerfen. Nach etwa 8 Wochen konnte ich nun meine Stimme ziemlich mit hohem Ton belasten. Die Verschleimung dauert auch heute noch an und fast will es mir scheinen, als ob es schlimmer werden wollte. Nach einigen Wochen spürte ich auch bei den Übungen und während des Tages, besonders aber wenn ich in die kalte Winterluft hinauskomme, eine starke Beklemmung und Stechen auf den oberen Lungenspitzen und Bronchien. Ich bin vor 12 Jahren auf Lungentuberkulose behandelt worden. Löst sich die damalige Verkapselung auf und tritt dann volle Heilung ein? Auch konnte ich in der neuesten Zeit feststellen, dass mein Urin, wenn er etwas steht, sehr trübe, milchig wird. Ebenso ist die Stuhltätigkeit jetzt ganz regelmäßig ohne Nachhilfe, jedoch zum Teil ziemlich gase.